Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Eine kleine Rede habe ich noch für euch, wenn ihr wollt. Bestandsdatenauskunft nennen Sie das. Das klingt harmlos, fast lieblich. Das klingt nach der freundlichen Dame von der Auskunft, die dir weiterhilft, wenn du mal nicht weiter weißt. Bestandsdaten, das klingt nach harmlosen Informationen, die ohnehin öffentlich sind. Das ist natürlich Absicht. Das soll verharmlosen, was es wirklich ist. Ein Frontalangriff auf unsere Privatsphäre, auf den Datenschutz und unsere Meinungsfreiheit. Es ist ein feuchter Traum von Sicherheitspolitikern und Terrorparanoikern. Ausgedacht in der Hölle der Überwachungsindustrie. Ein großer Schritt weiter zum transparenten Bürger, zum Schnüffelstaat. Eigentlich müsste es so heißen, Überwachungsschnittstelle. Denn es ist eben keine Auskunft, sondern eine Schnittstelle, auf die diverse Behörden einfach so zugreifen können, ohne dass eine Kontrolle, eine Schranke vorgesehen ist. Es können Behörden wie Bundesnachrichtendienst, Bundeskriminalamt, militärischer Abschirmdienst, Verfassungsschutz, Polizei und Zollfahndung ungehemmt Daten abfragen, ohne dass die Betroffenen davon erfahren, ohne dass ein schwerer Verdacht vorliegen muss, meist ohne Richtervorbehalt und ohne dass ein Mensch davon was mitbekommt. Es reicht schon eine Ordnungswidrigkeit als Begründung, ein geringster Verdacht, einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein und du wirst durchleuchtet. Das macht jeden Bürger zum Generalverdächtigen. Das stellt die Unschuldsvermutung auf den Kopf. Eine automatisierte Schnittstelle wird zur Verfügung gestellt. Zusammen mit den vielen anderen verknüpften Datenbanken ist die Analyse von Menschen demnächst auf Knopfdruck möglich. Das INDECT-Projekt zur automatischen Überwachung von Menschen in der Öffentlichkeit bekommt hiermit eine ganz neue Bedeutung. INDECT, angeschlossen an die automatisierte Bestandsdatenauskunft, führt zu einer neuen Dimension von Überwachung, die sich George Orwell nicht schlimmer hätte ausdenken können. Wer sich in der Öffentlichkeit auffällig im Sinne der INDECT-Parameter bewegt, löst damit den Verdacht automatisch aus, der den Zugriff auf seine digitale Privatsphäre rechtfertigt. Wiederum vollautomatisch. Und welche Daten da abgefragt werden dürfen, das hat es in sich. Neben den üblichen Adressdaten, Geburtsdatum, Telefonnummern, Bankkonten, auch die PIN deines Mobiltelefons und die Passwörter von E-Mail-Accounts oder sozialen Netzwerken wie Xing, Facebook, Twitter oder Google. Wer kommt auf die dämliche Idee, Passwörter herausgeben zu müssen? Passwörter müssen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt gespeichert werden. Eine Herausgabe von Passwörtern erfordert aber die Speicherung in Klartext. Damit explodiert das Risiko bei Angriffen von außen, dass Passwörter von Hackern gelesen werden können. Ein datenschutztechnischer Albtraum. Auch Passwörter zu Cloud-Diensten können einfach abgefragt werden. Damit ist der Zugriff auf alle Dokumente möglich, die da gesichert sind, egal ob privat oder nicht. Nutzer von IP-Adressen müssen ebenfalls herausgegeben werden. So ist es in Zukunft automatisch möglich, deine digitale Spur im Internet zu verfolgen und einen Zugriff im Web dir persönlich zuzuordnen. Ein Richtervorbehalt ist nicht vorgesehen. Eine digitale Privatsphäre gibt es dann nicht mehr. Das gilt übrigens auch für Telefonnummern. Es kann vollautomatisch jeder identifiziert werden, der irgendwo anruft oder irgendeine Webseite aufruft. Das ist der Todesstoß der Meinungsfreiheit, wenn man sich nicht mehr informieren oder äußern kann, ohne sofort automatisch identifiziert zu werden. So kann dann die jeweilige Behörde dein gesamtes digitales Leben ausschnüffeln. Deine E-Mails, deine Direktnachrichten bei Twitter und Facebook, deine in der Cloud gespeicherten Dokumente, deine SMS auf deinem Telefon, deine gesamte digitale Kommunikation und das Ganze, ohne dass du es merkst und ohne dass du etwas Schlimmes angestellt haben musst. Damit können Plattfüße und Schlappmütige ihre schmierigen Finger in deine Privatsphäre stecken, so tief in dein digitales Leben wie noch nie zuvor und so einfach wie noch nie zuvor. Das ist ungeheuerlich. Der Verfassungsschutz kann auf die Daten ohne Anfrage Angabe eines Grundes zugreifen. Wie kann man nur auf die bescheuerte Idee kommen, dem Verfassungsschutz ebenfalls Zugriff zu geben? Der Behörde, die in der NSU-Affäre so grandios versagt hat. Warum soll man den Leuten vertrauen, die mit ihrem V-Leute-Geld die rechte Szene finanziert haben? Warum vertraut man einer Behörde, die durch ihre Verstrickungen den Tod vieler Menschen nicht verhindert hat? Das ist absurd. Der Verfassungsschutz unterliegt überhaupt keiner effektiven Kontrolle. Dem Verfassungsschutz soll man nicht noch mehr Rechte geben. Den Verfassungsschutz müsste man auflösen. Und wo wir bei der Verfassung sind. Dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass Eingriffe in die Telekommunikation dieser Art auf Einzelfälle begrenzt sein sollen. Es muss eine konkrete Gefahr vorliegen und es muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Darum kümmert sich der Gesetzgeber einen Dreck. Diese Schnittstelle wird massenhaft benutzt werden. Bei kleinsten Anlässen und Verdachten. Verhältnismäßigkeit, my ass. Das sogenannte Bestandsdatenauskunftsgesetz wurde im Deutschen Bundestag am 21. März beschlossen. Die Debatte fand wieder einmal spät in der Nacht statt. Nur eine halbe Stunde Zeit nahm man sich dafür. Und wieder waren nur wenige Abgeordnete anwesend. Man erinnert sich, das katastrophale Meldegesetz wurde unter ähnlichen Umständen durchgewunken. So wenig Zeit, so wenig Aufmerksamkeit widmet der Bundestag unseren Grundrechten. Sie opfern unsere Privatsphäre, ihrem Sicherheitswahn. Dabei weiß jeder, Freiheit stirbt mit Sicherheit. Freiheit schützt man nicht, indem man sie abschafft. Wir appellieren an jeden redlichen Politiker. Verhindern Sie dieses Gesetz. Widersprechen Sie im Bundesrat. Stoppen Sie den Ausverkauf unserer Grundrechte. Wir fordern, legen Sie diese Überwachungsschnittstelle schnell wieder ad acta. Weg mit der Bestandsdatenauskunft. Weg mit der automatisierten Überwachung. Für ein Recht auf Privatsphäre und Anonymität. Für Freiheit statt Angst. Danke euch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.